Pressestatement der Piratenfraktion NRW. Piraten fordern Evaluierungsbericht für Kursprogramm ein. Die Landesregierung hat im Innenausschuss die Abgeordneten aller Fraktionen über die Konzeption zum Umgang mit rückfallgefährdeten Sexualstraftätern in Nordrhein-Westfalen informiert. Anlass der Debatte waren die Straftaten von 4 im Programm registrierten Tätern. Auf Nachfrage der Piratenfraktion kam dabei heraus, der längst überfällige, seit 2011 ausstehende Evaluierungsbericht ist immer noch nicht erstellt. Dirk Schatz, innenpolitischer Sprecher der Piratenfraktion NRW, stellt fest, wir sind im Innenausschuss zusammengekommen, um über mögliche Sicherheitslücken im Kurssystem zu diskutieren. Doch um eine wirksame Einschätzung des Nutzens und der praktischen Umsetzung dieser Konzeption vorzunehmen, wäre der im Runderlass vorgesehene Erfahrungsbericht zu den Verfahrensabläufen, zu Fallzahlen und zur justiziell-polizeilichen Zusammenarbeit unbedingt notwendig gewesen. Jedoch wurde dieser vom Innenministerium offenbar vergessen. Solange dieser Evaluierungsbericht fehlt und sich deswegen die Mitglieder des Landtags unabhängig kein Bild davon machen können, ist die Aussage der Landesregierung, das Kursprogramm habe sich bewährt, nicht von Bedeutung. Erst die Erfahrungsberichte werden zeigen, ob die Kooperation zwischen Justizvollzug, Vollstreckungsbehörden, Führungsaufsichtsstellen und Polizeidienststellen geeignet ist, die Risiken von rückfallgefährdeten Straftätern zu verringern. Sollten sich aus dem Bericht Verbesserungsvorschläge ergeben, sollten diese so schnell wie möglich umgesetzt werden. Die Untersuchung und Bewertung der bisherigen Arbeit des Kursprogramms sollte nicht als lästige Pflicht angesehen werden, sondern als Möglichkeit zur Verbesserung und Optimierung dieser Konzeption. Die Piratenfraktion wird deshalb bei der Landesregierung eine verbindliche Antwort einfordern, wann die Vorlage dieses Berichts erwartet werden kann. Pressestatement gelesen für das Krähennest von Bista 100. Intro- und Outro-Musikstück East Meets West von Matthias Westlund. Das Musikstück steht unter der Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Zu finden auf jamendo.de. Vielen Dank hierfür.